zum Schreien. Ihr neigt ein gnädig Ohr hier auf, wenn Feinde sich auf unseren Scharen freuen, so siegen wir in seiner Kraft. Indem sein Sohn, indem wir beten, uns Mut und Kräfte schafft und will als Herr